Kundgabe 6054. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1954. Jenseitiges Los entsprechend dem Sinnen und Trachten auf Erden. Wie euer Sinnen und Trachten ist auf dieser Erde, so wird auch euer Los sein nach eurem Leibestode im jenseitigen Reich. Suchtet ihr auf dieser Erde das Licht und die Wahrheit, so wird auch drüben das Licht euch erwarten. Zoget ihr die Finsternis vor, weil euch die irdische Materie die Augen blendete, so weilet ihr auch drüben in dunkler Umgebung, in einer Sphäre, wo ihr euch unglücklich fühlet, weil euch das Licht mangelt. Doch es geschieht euch nach eurem Willen. Es wird euch auf Erden ständig das Licht nahegebracht, und es wird euch der Weg zum ewigen Leben hell und klar beleuchtet, so dass ihr ihn nur einzuschlagen brauchet, um nach eurem Leibestode in das Lichtreich zu gelangen. Wenn ihr aber dem Licht entflieht, wenn ihr die dunklen Wege beschreitet, dann könnet ihr auch nur in dunklen Gebieten landen. Dass ihr Menschen euch doch so wenig damit befasst, was mit euch nach eurem Leibestode geschieht. Ihr werfet diese Gedanken von euch, so sie einmal in euch auftauchen, und ihr wendet eure Augen nur immer der Welt und ihrer Materie zu. Und da diese vergänglich ist, könnet ihr nichts davon hinübernehmen in das jenseitige Reich. Und so die materiellen Güter, euer einziger Reichtum, sind auf Erden, kommet ihr im jenseitigen Reich also arm und nackt an. Warum sammelt ihr euch nicht auf Erden die Güter, die Bestand haben, die euch begleiten auf eurem Weg in das jenseitige Reich? Warum gieret ihr nur nach den vergänglichen Gütern dieser Welt? Es wird euch immer wieder die Auswirkung eures Lebenswandels vor Augen gestellt. Ihr werdet aufmerksam gemacht auf euren Zustand nach eurem Abscheiden von dieser Erde. Ihr schenket den Warnungen und Mahnungen wenig Beachtung. Ihr lebet weiter skrupellos in den Tag hinein, und ihr könnet doch morgen schon abberufen werden und den letzten Gang antreten müssen. Und dann empfanget ihr, was ihr anstrebtet, auf Erden, Licht oder Finsternis. Es kann euch nichts anderes gegeben werden, als was ihr euch durch euren Erdenlebenswandel erworben habt. Doch solange ihr auf Erden lebet, gedenket der Zeit nach eurem Tode. Gedenket eurer Seele, die unvergänglich ist und der ihr auf Erden das Los im Jenseits bereitet. Strebet das Licht an auf Erden und schaffet ihr die Seligkeit im geistigen Reich. Amen.